Erster Darius war nun der König. Er kam aus dem Land Medien. Zweiter Daniel las in den alten Büchern. Jerusalem sollte 70 Jahre kaputt sein. Dritter, ich schaute zu Gott, dem Herrn. Ich aß nichts und betete laut. Vierter, ich sagte, Herr, du bist ein großer Gott. Du liebst dein Volk. Fünfter, wir haben böse Dinge getan. Wir haben nicht auf dich gehört. Sechster, deine Diener haben zu uns gesprochen. Aber wir haben nicht zugehört. Siebter, Herr, du hast recht. Wir schämen uns heute sehr. Achter, unsere Könige und Väter schämen sich auch. Wir haben gesündigt. Neunter, aber Gott ist gut. Er verzeiht uns unsere Fehler. Zehnter, wir haben nicht auf Gottes Stimme gehört. Wir folgten seinen Regeln nicht. Elfter, ganz Israel war ungehorsam. Jetzt kommt das Unglück, wie Mose schrieb. Zwölfter, Gott tat, was er gesagt hatte. Er brachte großes Unglück über Jerusalem. 13. Alles passierte so, wie Mose es schrieb. Wir haben nicht gebetet. 14. Gott brachte das Unglück über uns. Er macht alles richtig. 15. Herr, du hast uns aus Ägypten geholt. Wir haben gesündigt. 16. Herr, sei bitte wieder gut. Lass deinen Zorn von Jerusalem weg. 17. Mein Gott, höre mein Gebet. Schau freundlich auf dein kaputtes Haus. 18. Höre uns, mein Gott. Wir brauchen deine Hilfe und Güte. 19. Herr, höre. Herr, verzeih uns. Hilf uns jetzt schnell. 20. Ich betete noch für mein Volk. Ich sprach über meine Sünden. 21. Da kam der Mann Gabriel zu mir. Er kam am Abend. 22. Er sprach mit mir. Er wollte mir alles genau erklären. 23. Gott liebt dich sehr. Darum bin ich jetzt hier bei dir. 24. Gott hat eine Zeit geplant. Dann hört das Böse endlich auf. 25. Jerusalem wird wieder aufgebaut. Dann kommt ein wichtiger Anführer. 26. Später wird der Anführer getötet. Die Stadt wird wieder zerstört. 27. Es gibt eine schwere Zeit. Am Ende kommt das große Gericht.